Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krenest. Dankeschön, Professor. Wir werden hier von Pressesprechern getrollt. Immer noch Krenest. Und ja, dass wir zu auf Sendung gehen, weil wir schneiden nicht. das war jetzt ein Dreck. Wie kriege ich jetzt hier schön die Kurve? Wir haben immer noch Wahl-LPT. Wir haben zwei Wahlgänge hinter uns. Jetzt haben wir zwei Wahlen. Jetzt haben wir den dritten hinter uns. Das bedeutet, wir haben einen neuen Menschen, der übers Geld wacht. Stell dich doch mal ganz kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen sollen. Ja, hallo, ich bin Steffi Noether, 35 Jahre alt und die alte und neue Schatzmeisterin. Darüber freue ich mich sehr. Und bin Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhalterin und freue mich auf die Aufgabe, die ich jetzt weiterführen darf. Ja, wir haben eben den Kassenprüferbericht gehört, andere intensiver als andere, weil die haben mir vorgetragen, ich zum Beispiel, 2011 ist aufgearbeitet, 2012 fehlt noch ein bisschen. Die Kassenprüfer, also ich, habe empfohlen, das bis August hinzukriegen. Schaffst du das? Ja, also ich denke, wir sprechen da, glaube ich, in der Zahl von 6, 7 Belegen oder ich glaube 12 waren es, die dann noch fehlen. Ja, das kriegen wir hin. Das ist nicht das Problem bis August. Ich habe bis jetzt die Arbeit aus den Jahren 2011 und 2012 aufgearbeitet. Da wird das ein leichtes werden. Genau. Ich meinte, nein. Gedankensprung, kompletter Gedankenfehler, vergessen wir das. Das schneide ich dann doch mal raus, weil das doof ist. Nein, wir lassen es wahrscheinlich auch drin, aber ist egal. Du hattest neulich gesagt, dass es Hilfe bedarf in der Schatzmeisterei. Und zwar nicht nur einfach so ehrenamtlich, sondern, so wie ich das verstanden habe, professionelle, wo dann wirklich halt bezahlt wird für Hilfe. Was genau für Hilfe ist das und wie stellst du dir vor, so etwas auszugestalten? Und klar, du musst erst noch mit deinen neuen Vorstandskollegen reden, aber trotzdem, wie stellst du dir sowas vor? Also ich stelle mir vor, dass wir eine professionelle Unterstützung für die Buchhaltung bekommen, eine bezahlte Unterstützung für die Buchhaltung bekommen, in einem Rahmen von 10 Stunden im Monat, wo da jemand sich wirklich nur hinsetzen kann und buchen kann. Da werde ich Angebote für einholen. Ich habe das vor der Wahl schon mal gesagt, dass es da Hilfe bedarf, die da einfach unterstützt und auch bezahlt unterstützt, weil wir mit der Ehrenamthilfe nicht so weit kommen, wie wir es mit professionellen Leuten eben kommen. Wir brauchen jemanden, der vom Fach ist, ähnlich wie ich, der das in schneller Zeit erledigen kann und wo man sich auch zu 100% darauf verlassen kann und der haftbar ist für solche Sachen. Menschen, die es im Ehrenamt machen, machen es oft auch sehr gewissenhaft, aber wenn die halt wegbrechen, brechen die weg und dann sind sie halt nicht mehr da. Da kann man sich nicht drauf verlassen, unter Umständen. Die Erfahrung habe ich halt in der Vergangenheit auch leider machen müssen. Und wenn man es halt nach außen vergibt und dafür Geld bezahlt, dann ist das nicht so, ich mache es nicht heute, ich mache es nicht morgen, ich mache es da, wenn ich Zeit habe, im Ehrenamt, sondern dann muss man das machen, weil dafür gibt es Geld und Regelansprüche, wie du gesagt hast. Korrekt, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da werden Deadlines gestellt, die müssen gehalten werden und das ist eine ganz andere Verantwortung, als wenn es halt im Ehrenamt passiert. Jetzt hatte ich, möchte das gerne ansprechen, um das zu klären. Du hast gesagt, du hättest vorher schon mal im Vorstand angesprochen. Danach sind Stimmen laut geworden, die gesagt hätten, wie gesagt, ist mir so zugetragen worden in meiner Tätigkeit als Krenest, dir selber noch dieses Pösschen zuzuschüstern, wenn du nicht selber gewählt wirst, weil da keine Angebote vorlagen und so weiter und so fort. Möchtest du dazu jetzt noch was sagen? Also natürlich habe ich selber das erste Angebot angebracht, weil ich aufgrund meiner Berufserfahrung und auch meiner Selbstständigkeit weiß, was die Dinge kosten. Ich habe aber auch gesagt, dass ich dazu zu späterer Zeit noch Konkurrenzangebote einhole, damit man einfach sieht, wie da die Preise liegen. Und man wird sehen, dass mit dem Angebot, was ich damals unterbreitet habe, das eins der günstigsten ist. Also es ist für qualifizierte Kräfte, die wirklich eingearbeitet sind, ist das eine Aufwandsentschädigung. Ja, ich kann das bestätigen. Wir hatten bei der Kassenprüfung auch, hat es jemand erzählt, gesagt, und wir hatten Belege dafür gesehen von einer anderen Gliederung, die das gemacht haben, und das passte auf jeden Fall von den Zahlen. Das kann ich so bestätigen, dass da in derselben Größenordnung ein Angebot vorgelegen hat. wie wirst du dich neben der Schatzmeisterei weiter im Vorstand einbringen? Ich habe gehört, ihr habt da hinterher mit 4 Leuten von 9 zusammen alles gewuppt und halt nicht nur schwerpunktmäßig auf das, was eigentlich von den vergebenen Posten zu bearbeiten war, sondern auch weit darüber hinaus, einfach weil es sonst anders nicht gegangen wäre. Soll das so weiterlaufen oder wie habt ihr euch oder wie ist deine Vision als die, die jetzt noch Erfahrung hat, das weiterzutragen? Also meine Vision dahingehend ist einmal, dass wir viele neue Power jetzt auch reinbekommen durch den neuen Vorstand und dass wir in einem Team gemeinsam arbeiten, dass wir uns unterstützen und wenn wir Hilfe brauchen, auch wenn, weil wir selber wegbrechen aus irgendwelchen Gründen, wir halt auch uns Hilfe holen. Das heißt auch die andere Arbeit machen lassen. Also nicht einfach sagen, ich kann es gerade nicht, ich habe keine Zeit, ich bin krank oder mir geht es nicht gut, was ja durchaus vorkommen kann. Klar. Jeder bricht aus irgendwelchen Gründen weg, da kann ich mich auch nicht von freisprechen. Aber dann muss ich meine Verantwortung abgeben für die Zeit. Und das finde ich irre wichtig, das muss erkannt werden. Wir müssen noch mehr Unterstützung holen in die Schatzmeisterei, in die Verwaltung. Das sind Punkte, die enorme Zuarbeit bedürfen. Und da brauchen wir von den Piraten noch viel Unterstützung. Gut, was sagst du Richtung Bundestagswahlkampf? Wir haben einige Mittel auf dem Konto liegen. Kannst du schon ungefähr abschätzen, sagen, wie viel davon dem Landesverband Nordrhein-Westfalen zur Verfügung steht, wie viel wir noch abgeben müssen? Also müssen wir erstmal für dieses Jahr noch gar nicht, weil der Satzungsänderungsantrag wird ja erst in Neumarkt auf dem BPT entschieden für 2013. Wir haben natürlich für morgen auch noch einen Satzungsänderungsantrag, was wir mit den Mitteln aus 2012 machen möchten, wo ja einmal noch, es war ein Antrag weitergereicht, habe einmal 1:1, die beantragt hat, den kompletten, unsere eigenen Einnahmen übersteigenden Teil an die anderen Landesverbände zu verteilen, sprich 240.000 Euro. Und mein Satzungsänderungsantrag, wo ich sage, wir geben 50% von unseren eigenen Einnahmen übersteigenden Teil, sprich nicht die 240, sondern 120 ab und können über den anderen Teil noch variabel entscheiden, je nach Budget, wenn wir dann einen Haushaltsplan aufgestellt haben, wie viel wir selber für NRW brauchen, ob dann noch was übrig ist, andere Landesverbände zusätzlich zu unterstützen. Ja, wir hatten ja schon beim BPT in Bochum dazu ein Video gemacht, wo auch ganz klar gesagt worden ist, NRW unterstützt die anderen Landesverbände, die klamm sind, weil sie halt noch keine Parteienfinanzierung bekommen, weil wir haben ja mit den 8% eine sehr gute Basis. Und sind andere Entscheidungen gefällt worden, unbürokratisch zu helfen. Hat das schon ein anderer Landesverband in Anspruch genommen? Ich frage jetzt einfach mal. Ja, es gibt Landesverbände, die das in Anspruch genommen haben. Unter anderem, das kann man ja ruhig sagen, gibt es Niedersachsen, die bei uns ein Darlehen beantragt haben. Und ich auch immer wieder darauf angesprochen werde von Niedersachsen, die dann sagen, danke, finde ich toll, ich verstehe gar nicht, warum wir das so auf Druck, diese Parteienfinanzierung, diesen Länderfinanzausgleich brauchen. Es funktioniert ja auch ohne. Ich kann es auf der einen Seite ganz gut verstehen, dass man nicht unbedingt immer fragen möchte um ein Darlehen, dass man dann letzten Endes, auch wenn es zinslos auf unbegrenzte Zeit ist, irgendwann vielleicht mal zurückzahlen muss. Man spricht von Machtanhäufung und dergleichen. Ich finde es gut, solidarisch die anderen Landesverbände zu unterstützen. Und ich bin mir sicher, dass wir in Potsdam gemeinsam mit dem Finanzrat zuletzt einen Satzungsänderungsantrag ausgearbeitet haben, in dem viele Kompromisse verarbeitet wurden, womit die ganze Partei leben kann. Und ich würde mich freuen, wenn er auf dem BBT im Neumarkt angenommen wird. Kannst du ganz spontan aus dem Kopf sagen, wie der aufgebaut ist, was der beinhaltet, also was das für Konditionen sind? Ja, grob gesagt sieht es folgendermaßen aus. Jeder einzahlende Landesverband kann auf jeden Fall den Anteil von der Parteienfinanzierung behalten, der die Höhe seiner eigenen Einnahmen ist. Um jetzt mal ein einfaches Rechenbeispiel zu sagen, Beispiel NRW hätte 100.000 eigene Einnahmen, würde es von den zustehenden 304.000 Parteienfinanzierungen 100.000 auf jeden Fall behalten, wobei wir im nächsten Jahr auf jeden Fall noch mehr haben werden als 100.000. Aber wir dürften diese 100.000, wie gesagt, behalten von der Parteienfinanzierung und würden 204.000 an die anderen Landesverbände abgeben. Allerdings, selbst von diesen 204.000 könnten wir bei Begründung auch nochmal 20% selber behalten, wenn wir sagen, wir haben jetzt in dem Jahr halt Kommunalwahlen oder Landtagswahlen oder sonstige Kosten, die gedeckt werden müssen. Dann begründet man das einfach und braucht keine Zustimmung, sondern macht es einfach plausibel und transparent für die anderen Landesverbände, dass die auch verstehen, warum von NRW jetzt gerade weniger Geld kommt. dann fließt alles in einen Topf. Davon bekommt vorab die Bundespartei einen kleinen Anteil von 15%. Die Bundespartei zahlt komplett alles ein, hat keinen Eigenbehalt und bekommt halt nur 15% wieder raus, was auf jeden Fall weniger ist als das, was sie einzahlen. Ja. Und dann wird an die nicht einzahlenden Landesverbände halt einen Sockelbetrag ausgezahlt von ca. 15.000 war der. Mhm. Und der Rest wird dann per Länder und also per Flächenanteil und per Einwohneranteil verteilt. Also im Prinzip würden wir 204.000 einzahlen, würden aber auch entsprechend so Flächen und Personen teils aus dem Topf auch wieder was rausbekommen. Ja, nein, rausbekommen bekommen wir nichts, weil wir haben ja unseren Selbstbehalt. Also wir dürfen direkt was selbst behalten. Und wir zahlen ja nicht zwangsläufig die 204 ein, sondern immer nur das, was unsere eigenen Einnahmen übersteigt. Das heißt, die Tendenz unserer eigenen Einnahmen ist steigend. Für 2012 wird an 2011 gemessen. Da hatten wir beispielsweise 60.000. Darum hat es waren jetzt 240 beantragt. In diesem Jahr hätten wir geschätzt für 2012 eigene Einnahmen ca. 120. Mhm. Dann würden wir eben wieder die Differenz von 184.000 abgeben. Und im nächsten Jahr, um das jetzt mal grob zu kalkulieren, wenn wir eigene Einnahmen von 150, 160, 170.000 haben, geben wir entsprechend weniger ab. Immer bis zu dem Betrag von 304.000. Ich sag mal so, wenn wir jetzt sagen, du sagst jetzt, wir hätten 120.000, wir halten nochmal 120.000, dann haben wir 240.000, mit denen wir planen können. Wenn jetzt in Nordrhein-Westfalen, ich sag mal, wir hauen auf die Kacke und stellen Leute dafür ein. Mhm. Und jetzt brechen uns in Nordrhein-Westfalen selber die Einnahmen weg, weil das sind ja die Eigeneinnahmen, wie du sagst. Dann könnte es ja sein, dass diese Stellen wieder gefährdet sind. Ich wirklich nur mal hypothetisch, ist da so ein Fall berücksichtigt in dieser Konstellation? In Form dieser 20%, wo ich eben vorhin gesprochen habe, von diesem Eigenbehalt, der dann sicherlich zu beantragen wäre. Mhm. Und natürlich ist es immer wieder möglich, auf jedem Bundesparteitag natürlich auch daran nochmal was zu schrauben, zu sagen, wir haben jetzt einmal da das Problem. Und wenn es eine Verpflichtung von Angestellten gibt, dann ist das auch nochmal eine ganz andere Geschichte, die da eingehalten werden muss. Insofern sehe ich das relativ unkritisch, wenn man diese Verpflichtung eingeht. Wir sollten erstmal schauen, dass wir jetzt unsere Bundestagswahl gemeinsam rocken und auch wirklich das Geld gezielt dafür einsetzen und einen Budgetplan dafür aufstellen, damit wir vorankommen und auch uns professionalisieren und da gut vorangehen können und aufgestellt sind. Alles klar. War jetzt ein bisschen länger halt, weil es ein interessantes Thema auch gerade für den BPT, gerade für Nordrhein-Westfalen ist. Steffi, ich danke dir, dass du jetzt, ich habe dich ganz vergessen zu fragen, wie war das Gefühl, als du gewählt worden bist? Ich habe mich gefreut, dass ich nochmal bestätigt wurde. Mhm. Das hat mir diesmal auch Vertrauen und Respekt für meine Arbeit gezeigt. Letztes Jahr war es was ganz anderes. Es war völlig überwältigend. Niemand kannte mich. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum wählt man mich? Weil ich gesagt habe, ich mache es gerne und weil ich es kann. Und das hat man mir geglaubt und das konnte ich mit dieser Wiederwahl auch beweisen. Dafür danke ich. Alles klar. Ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast und wünsche noch einen schönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.